Geekplätzchen. Hallo und herzlich willkommen bei den Geekplätzchen mit dem Watchman. Hallo und dem Zormaniac. Hallo. Ja, das ist unsere allererste Folge von unserem neuen Podcast. Geekplätzchen, was soll das eigentlich? Es ist wie so ein Kaffeekränzchen gedacht. Genau. Wir treffen uns jetzt schon seit mehreren Jahren zu Unterhaltung, Geek-Treffen nennen wir das halt immer. Seit 9 Jahren geeken wir. Seit 9 Jahren, ja, tatsächlich. Und irgendwann hatte ich gedacht, das kann man sich auch eigentlich anhören, was wir da reden. Also es geht um alles Mögliche. Wofür interessierst du dich denn so? Fangen wir einfach mal so an. Ja, also ich interessiere mich ganz besonders eben für Science Fiction im Allgemeinen, gerade Space Opera, Comics auch zum gleichen Thema, Superhelden natürlich, seit der Kindheit immer und immer wieder und durchgehend und nie aufgehört. Und du ja, Science Fiction ist ein bisschen sehr allgemein. Also du darfst ruhig die Franchises sagen. Wir kriegen kein Geld dafür. Nein. Also ich darf noch nicht. Ich darf mich hier als großer Trekkie outen, ohne dass ich dafür was bezahlen muss. Nee, du kriegst auf die Schnauze später von mir dafür. Aber. Du als Warsler oder so. Ich bin ja beides. Beides. Ja. Erst beides. Der Saw ist beides. Aber um mich geht's ja noch gar nicht. Nee, du bist ja dran. Es geht um mich. Ja. Genau. Ja. Star Trek, Star Wars und die Franchises jetzt. Ja. Soll ich die alle so aufzählen? Ja, natürlich. Du meinst, ich soll so Namen-Dropping machen? Ja, gut. Wir machen so Name-Dropping. So. Machen wir so Name-Dropping. Wir machen Name-Dropping. Also ich weiß zum Beispiel, Babylon 5, Battlestar Galactica. Boah, 5 Gramm. Das schlechtere Deep Space Nine! Wo waren wir? Ich bin da Hater. Ich hab mich geweigert, das zu gucken. Ich darf das gut finden. Ich bin Mitte 40, ich darf sowas gut finden. Ich bin auch Mitte 40. Ja, gut. Deswegen darfst du es auch gut finden. Also du ich bin 43, ich bin Anfang 40. Das ist das Schöne, du darfst es auch gut finden, du musst es aber nicht gut finden. Nee, tue ich weil auch nicht. Deswegen unterhalten wir uns ja immer so gerne. Genau. Und tauschen uns darüber aus. Genau. Der Unterschied zwischen uns beiden ist so ein bisschen, also bei mir geht es halt dann auch, klar, Star Wars, wobei ich bin auch mit Star Trek groß geworden, fand dann zuerst Kirk das Beste, dann kam TNG, dann fand ich TNG als das Beste, dann kam Deep Space Nine, dann fand ich das beste Star Trek, dann kam Voyager, dann fand ich immer noch Deep Space Nine das beste Star Trek. Ich hasse Voyager. Hatte seine Highlights? Ja, immer dann, wenn jemand von TNG mitgespielt hat, dann hatte Voyager oder Seven of Nine Folge. Oder Seven of Nine, ja gut, aber das war ja nur Eye Candy. Ja. Deep Space Nine, Star Trek, Star Wars, also ich weiß, dass du ein Doctor Who-Fan noch bist. Bin ich geworden, fast super, gar nicht. Super spät, muss ich sagen, super spät und immer so ein bisschen mit Unterbrechung. So mit der New Series, Christopher Eccleston und so eingestiegen. Mhm. Dann zwischenzeitlich bist du davon abgekommen. Ja, ich bin das. Dann habe ich dann quasi mit den 80er-Jahre-Doktoren nochmal angefangen. Okay. Ja, also ein bisschen durch den Garten, aber schon. Was die Comic- und Superheldengeschichte angeht, da bist du der größere Experte, weil du die älteren Comics hast und auch länger, glaube ich, mit Comics zu tun hast als ich. Also bei mir fing es letzten Endes damit an, also ich bin irgendwann Batman-Fan geworden. Was heißt irgendwann? Ich weiß genau, wann ich Batman-Fan geworden bin. Und das war der Moment, wo der Batman Returns im Kino war. Der hat mich zum Batman-Fan gemacht. Ich habe vorher die Serie ganz gerne gesehen, aber wirklich ernst genommen habe ich sie nicht. Also die 66er Batman hält die Welt in Atem und so weiter. Ja. Aber als Kind merkt man einfach nicht, dass das Parodie ist. Das ist auch damals schon Parodie gewesen. Mein allererstes wirkliches Superhelden-Comic war Der Tag, an dem Superman starb. Ja. Superman Nummer 75. Ich habe die Ausgabe noch original eingeschweißt in dem schwarzen Kunststoff mit dem aufgedruckten, diesem Art blutenden roten. Ja, ich bin ja Ketzer, ich habe ja auf Deutsch gelesen. Ich wette, die Kunststoffhülle ist mittlerweile am Cover festgeklebt. Ich hab, wie es sich gehört, damals, was irgendwo in Zwickau oder so, sind die gebunden worden von Carlsen Comics, aber die sind so toll gebunden worden, dass, mit jeder gelesenen Seite hatte das Comic eine Seite weniger. Genau, Carlsen hat Comics als lose Blattsammlung produziert, unfreiwillig. Ich habe auch noch ein paar, im Regal bloß nicht reingucken. Die Nightfall-Saga, ne? Also am besten Nightfall-Saga nicht reingucken. Digital kaufen, aber als Sammler ins Regal stellen. Also ich habe kann man sehen, die erste Auflage von Der dunkle Ritter kommt zurück von Carlsen, die noch in Belgien gedruckt worden ist. Bis heute hält wunderbar. Ja, die Nightfall-Saga, ein paar Jahre später, die existiert jetzt quasi nur noch, wie gesagt, nur noch pro forma. Als lose Blättersammlung. Genau. Also ich habe sie auch, aber ich habe sie dann die teilweise. Die amerikanischen Trades halten dagegen immer weiter. Also ich bin ja mehr auch der, deswegen Nightfall-Saga, Batman, ganz klar. Also ich bin auch generell, was Comics angeht, ja, Experte kann ich mich gar nicht nennen, aber ich bin sehr, sehr DC-lastig, was das angeht. Ja, ich hab Marvel in den 80ern gelesen, bei Condor. Ne? Spider-Man, Captain America, die Gruppe X, wie das damals hieß. Da war es ja auch noch die grüne Leuchte. Das war nicht Spider-Man, das war die Spinne. Das war die Spinne. Die Spinne hieß das. Genau, die Spinne. Genau. Die mit Captain America dann zusammen gegen Schild, nee, mit Schild. Mit Schild zusammen. Mit Schild. Gegen Dr. Verhängnis oder was? Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Ich habe das ist tatsächlich komplett, aber ich habe auch keine Superman-Comics gelesen, also da war ich tatsächlich Superman noch hatte ich. Das Superman, einzige. Ich bin auch mehr der DC-Guy sozusagen. Mhm. Ich habe auch mit Superman, Batman, die grüne Leuchte, Wonder Girl, was nicht das wirkliche Wonder Girl ist, sondern eigentlich Wonder Woman. Aber also es waren damals die grüne Leuchte, war doch Hedge, oder? Nee, die grüne Leuchte war noch bei Ehapa. Ehapa, das ist ja bei Williams hat das mal angefangen, da hieß das wirklich grüne Laterne. Dann war das bei Ehapa war das die grüne Leuchte, genau. Dann war es wieder die grüne Laterne. Aber die Phase, die meisten kennen mit der rote Blitz. Ja. Stimmt, der rote Blitz. Ich habe auch der ursprünglich bei der Blitzmann war. Der Blitzmann. Ja, und Wassermann. Wirklich, ohne Quatsch. Wassermann. Ich hab einen Comic, der erste, glaube ich, Hit-Comics oder sowas. Von Sternzeichen Schütze oder was? Keine Ahnung, aber es ist wirklich Wassermann und Blitzmann. Wahnsinn. Ja. Ja gut, aber niemand hat sich je getraut, Fledermausmann zu schreiben. Nein. Das wäre auch sehr, sehr peinlich. Aber ich glaube, dafür war es einfach zu das war beliebt. Ich glaube, dafür war es aber auch. Aber ich glaube, Superman hat es tatsächlich auch mal gegeben mit Double N. Ja, aber ich habe die Marvels so in den 80ern gelesen. Okay. Und bin aber dann. Ja, das ist nämlich immer das Schöne, wenn ich jetzt zum Beispiel, also gerade wenn es ums MCU geht, ist es meistens so, dass ich halt, man guckt halt irgendeine Serie oder man guckt halt irgendeinen Film und ich kann mir meistens sicher sein, ja, der Watchmen hat garantiert den Originalplot, wie er dann damals in den 80ern irgendwann mal in grauer Comic-Vorzeit veröffentlicht worden ist, hat er dann noch irgendwo gelesen und kennt das dann noch und der ist dann eigentlich der und ja, das ist immer das Schöne, wir können uns dann gegenseitig immer so ein bisschen die Sachen erzählen. Ja. Also wenn ich dann sehe, John Walker ist dann irgendwie Captain America. Genau, habe ich im Leben noch nichts von gehört. Ich kannte auch, wie hieß er, Blackstar? Nee, nicht Blackstar. Doch, Blackstar, oder? Oder wie hieß er jetzt? Sein Sidekick, der Battlestar. Battlestar war es, Mann. Battlestar. Stimmt. Blackstar hätte er geheißen, wenn sie ihn in den 70ern erfunden hätten. Stimmt, weil da war wenn was. Da einer, wenn da eine Figur war und das war ein Afroamerikaner, musste er seltsamerweise immer Black heißen. Mhm. Ja, so wie Black Condor oder sowas. Ja, das haben sie ja bei Falcon and the Winter Soldier mit Black Falcon. Ja. Angedeutet. Also das ist eigentlich tatsächlich das Bezeichnende, ja, dass Falcon immer Falcon war. Eigentlich hätte er Black Falcon aus der 70er-Jahre-Logik heraus hätte er Black Falcon sein müssen, so wie Black Lightning. Ich finde das ja generell lustig. Also Anthony Mackie, den kannte ich irgendwie vorher eigentlich gar nicht, bis ich dann vorgestern nochmal 8 Mile geguckt habe und gemerkt habe, dass der große Gegenspieler beim Rap-Battle Anthony Mackie ist. Ja. Also Anthony Mackie hat sich von Eminem beim Rap-Battle. Ja, das ist genauso, als wenn man sich vor Augen führt, dass die Zeitmaschine in Star Trek 4, wenn man sich das mal genau überlegt. Nein, du meinst nicht die Zeitmaschine? Ja, der Bird of Prey, der in Star Trek 4 als Zeitmaschine verwendet wird. Ja. Wem hat der vorher gehört? Den Klingon. Ja, Doc Brown. Ach, ja, stimmt, weil Kirk, wie hieß er, Kirk? Nee, ja. Kang? Oder? Krug war es. Christopher Lloyd. Krug war Christopher Lloyd, genau. Und dessen Raumschiff wird als Zeitmaschine verwendet in Star Trek 4. Stimmt, da war da was. Da denkt man nie drüber nach, aber wenn man einmal drauf gestoßen worden ist, man kriegt es nie wieder aus dem Kopf. Ich war jetzt gedanklich dabei, dass die Wahlsonde ja eigentlich Rama ist. Ja. Es sollte ja ursprünglich Rendezvous mit Rama, ein sehr, sehr schönes Buch, hört nach dem ersten aufzulesen. Alles andere lohnt nicht. Also ich fand es jedenfalls nicht so toll. Oder ihr wollt angeben, dass ihr was schön richtig Breites im Regal stehen habt, wo man so auf dem Rücken schön lesen kann, dann ist okay. Ja, aber ich persönlich, also den ersten Rama-Roman, den fand ich sehr, sehr geil. Ja. Ach so, falls ihr euch wundert, vom Hölzchen aufs Stöckchen zu kommen, ist irgendwie... eine Krankheit, die sowohl mich als auch den Herrn Watchman. Wir können es nicht vermeiden. Ja, manchmal sage ich auch Chris, also nicht, ich sage auch manchmal Chris, er sagt auch manchmal Stefan, also ne, Watchman gleich Chris, Stefan gleich Saurmaniac. Aber wir haben es versucht. Wir versuchen es seit 9 Jahren, wir kommen von Hölzchen auf Stöckchen, wir können es nicht vermeiden. Und es ist halt wirklich, es fängt dann mit Atomphysik an, geht über den Klimawandel und ist dann irgendwann bei Superman und dann sind wir bei Marvel und dann geht es bei Star Wars weiter. Ja. Und was hat Kirk eigentlich letzte Woche so gemacht? Also genau. Das ist halt, ja. Genau. Aber weil das viel zu viel wäre, machen wir hier nur Geekplätzchen. Genau, wir machen nur Geekplätzchen. Also hier geht es tatsächlich nur um fiktive Sachen und um Geek-Kram, Geekplätzchen. Richtig. Genau. Und manchmal hört man dann auch Autos draußen fahren. Aber ich hoffe, es stört euch nicht. Das ist der Beweis, dass wir in der Realität sind. Das ist die Street Credibility von uns praktisch. Aber ja, wir waren bei Rama stehen geblieben und wir wollten jetzt keine Margarine-Werbung machen. Nein. Also deswegen, wir jetzt gesagt hatten, mit den Comics, also ich, wie gesagt, DC-Guy. Es gibt noch eine Sache, die uns halt total unterscheidet. Also gut, klar, die Tatsache, dass du halt so ein bisschen der Marvel-Experte bist, also gegen mich auf jeden Fall. Nein. Ja, also du bist jetzt kein Marvel-Experte, aber ich habe halt teilweise... Ich blick nicht durch bei Marvel. Also ich habe gerade mal Civil War gelesen und auch da viel nicht verstanden, weil es halt dann wirklich, Marvel ist halt sehr, sehr ineinander verstrickt und dann geht das in dem Heft weiter. Was ich noch lese, was du, glaube ich, gar nicht so liest, ist Star Wars. Ich bin halt, was den aktuellen Star Wars-Kanon angeht, sehr interessiert. Nee, gar nicht. Also was die Comics auch angeht und was die Bücher... Ja, Bücher jetzt in letzter Zeit nicht, obwohl ich schon sehr, sehr viele Star Wars Bücher gelesen habe. Also. Ja, also ich habe jetzt mal letztens mal so ein bisschen angefangen, die ganz alten Star Wars Comics von Marvel mal ein bisschen zu sammeln, so rein aus Interesse halber. Das lohnt sich übrigens, also wenn ihr die jetzt nicht unbedingt digital, wenn ihr die nicht unbedingt physisch haben wollt, also ich habe in den 90ern, als diese Dino-Geschichte gewesen ist, habe ich Comics gesammelt und die Dinger verstauben bei mir in der Ecke, weil es nimmt brutal viel Platz weg. Ich bin halt irgendwann komplett digital geworden, was Comics angeht. Ja. Was den Vorteil hat, aus DC-Sicht gesehen, aber auch bei Marvel, man kann halt wirklich, du hast mir mal Shadow of the Bat geschenkt. Ja. Die erste Ausgabe war das, glaube ich, mit so einem Arkham Asylum Aufsteller drin. Das war sehr, sehr cool. Das habe ich auch immer noch. Mhm. Aber ich wollte halt wissen, wie die Story weitergeht. Und jetzt zu versuchen, von Anfang der 90er was zu kriegen, kann klappen, ist aber Arbeit. Oder man kauft das einfach am Batman-Tag für ein Apfel und Ei. Genau, darauf wollte ich hinaus. Mhm. Abschweifen. Ne? Mhm. Die alten Star Wars Comics, weil es gab irgendwie zum May the 4th, es gibt halt bei diesen digitalen Comicladen, gibt es halt immer Aktionen. Mhm. Und ich habe halt wirklich ganz, ganz viele uralte Star Wars Dinge, alte Graphic Novels, auch Legends und so weiter, für einen Euro das Stück gekriegt. Ja. Also das ist halt sehr, sehr günstig. Also es ist eine super Möglichkeit. Ja. Gerade, man muss einfach unterscheiden, will ich die Story oder will ich sozusagen einfach mal gucken, wie sowas früher mal tatsächlich ausgesehen hat. Ja. Wenn ich mir jetzt diese originalamerikanischen zum Beispiel hole, ich habe die Werbung da drin, man sieht, wie das tatsächlich gedruckt worden ist und so weiter und so weiter. Das hat natürlich Haptik. Die ganze Haptik, die Druckqualität, das, was, sage ich jetzt mal, da machen die Digitalen tatsächlich einen super Job, dass sie auch nochmal das Material auch nochmal aufbereiten und so weiter. Das ist ja nicht einfach nur mal so über einen Scanner gehauen und dann hochgeladen oder so. da machen die schon einen super Job. Und bei manchen Sachen, da ergibt das megamäßig Sinn. Also ich meine, wenn du zum Beispiel guckst, wenn du dir Secret Wars holst, Miniserie ja. zum Beispiel von auch Marvel. 80er, glaube ich. Ne? 80er ja. Jahre, die erste große, sozusagen der erste große Serie, 12-Teiler, sozusagen die Konkurrenz zu Crisis on Infinite Earths. Mhm. Die ist, wenn du sie in gutem Zustand dir die Hefte holst, dann ist die Serie insgesamt, ist die brutal teuer. Ja. Warum ist die brutal teuer? Die ist deshalb brutal teuer, weil es ein Heft gibt, Secret Wars Nummer 8. Das ist das Heft, wo Spider-Man seinen schwarzen Anzug bekommt. Ja, und das will jeder haben. So. Und das Ding ist, wo jeder haben will. Ja. Das heißt, da gehst du hin, da zahlst du deine 80 bis 100 Dollar oder sowas. Hm. Nur für das Ding. Den Rest kriegst du relativ günstig, macht aber die ganze Serie trotzdem vielleicht so eine 200-Dollar-Aktion. Ich finde es aber auch so, wenn ich nur die Story interessiert, ja. Bist du mit dem normalen Trade-Paperback, wenn du es jetzt haptisch haben willst, okay. wesentlich besser dran. 20, 25 Dollar vielleicht, irgendwie sowas, Trade-Paperback. Oder du nimmst sowas an so einem Spider-Man-Tag, nimmst du dir das einfach mit oder ja. Marvel-Tag, digital. Das ist digital, genau. Dann kennst du auch die Story, wenn es dir nur um die Story geht. Dann bist du genau im Bild. Ne? Also bei mir ist es so gewesen, was Civil War angeht. Ich habe Civil War komplett digital, also den ersten Civil War. Ich weiß zu dem Zeitpunkt, es gab auch diesen Omnibus und der hat aber, weil da jede Serie drin war, wo das irgendwie relevant gewesen ist, da gab es eine Prelude-Geschichte und das danach. Das hat, glaube ich, fast 250 Euro oder was hat das Ding damals gekostet? Klar. Das ist ein kompletter Omnibus gewesen. Den kannst du aber eher digital kaufen, weil dann ist es wieder... Wissen die DC-Fans ja nur zu gut. Mach mal Nightfall. Ja, Selbst im Trade Paperback. Ich habe damals 30 Mark pro Stück bezahlt, das Ganze mal 10. Ja. Also selbst im Trade Paperback, und das ist dann noch nicht mal zu den Einzelpreisen, weil dann wäre es noch mal mehr. Naja. Also wenn diese Crossover oder diese Story-Arcs dermaßen brutal groß sind, und das waren sie gerade auch in den 90ern, ja. klar... Also Nightfall hat sich ja über 2 Jahre hinweggezogen. Genau, also. Ja, das ist, wenn die so umfangreich sind. Ja. Und man wirklich nur die Story wissen will. Mhm. Ja, wenn man wirklich sagt, ich will mal mitreden. Worum gehe ich? Ich höre immer Nightfall. Ich höre immer Civil War. Ich höre irgendwie Leute reden über Secret Wars oder sie reden über Emerald Twilight oder sonst was, wie immer. Ich will einfach wissen, worum geht es hier? Ja, vor allem, es super ist, Möglichkeit. Man kann sich natürlich eine riesen Enttäuschung abholen. Also beim Film Civil War, den habe ich zuerst ziemlich gehasst, weil ich hatte halt vorher das Comic Civil War gelesen und das hat ja mit dem Comic eher weniger zu tun gehabt. Es hatte ein bisschen mehr noch mit dem Comic zu tun als bei manch anderen Sachen, wo wirklich nur der Titel übrig geblieben ist. Aber es war, das Problem war, das war Avengers 2.5. Es war gelabelt als Captain America Civil War. Hätte man jetzt nicht unbedingt tun müssen. Ich meine, der Grund, warum alle den Film geguckt haben, war Spider-Man. Ja. Klar. Du wolltest halt zuerst. Obwohl, ich habe in dem Film Spider-Man, aber vielleicht war ich so enttäuscht von dem Film, dass ich auch den Spider-Man in dem Film nicht gemocht habe. Initial, mittlerweile schon. Ja. Weil spätestens, als dann der Homecoming rauskam, war ich an Bord. Ja. War so ein bisschen Spider-Man-Burnout, glaube ich, so nach den Amazings. Ne? Ging mir gar nicht so. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe auch jetzt die beiden Amazings noch geguckt. Ich habe sie nämlich geguckt. Ich nicht. Ich fand halt Gwen und Peter, die Story fand ich ganz süß. Ne? Das war alles ganz, ganz nett. Es war sehr angenehm, mal keine MJ zu haben. Ich mochte initial Elektro nicht. Den fand ich einfach nicht besonders toll. Das ist auch irgendwie im Comic ein bisschen lame, finde ich. Ja, es ist halt... Liegt aber vielleicht auch an dem Kostüm. Ein Typ, der jetzt so einen überdimensionalen Blitz irgendwie so groß vorm Gesicht hat. Das ist so. Ja. Obwohl, ich meine, wir haben ja schon einige Leute gesehen, die im Comic halt grauenvoll aussahen. Also ich war initial sehr, sehr skeptisch, als ich hörte, dass es einen Thor-Film geben würde. Weil ich halt diesen Thor... aus dem Comic Ja, was heißt kennen? Also ich habe ihn im Comic mitbekommen. So mit dem Helm und... Ja, und da redet der halt immer in dieser gotisch angehauchten Schrift und ist halt immer Thou shall not do as thy wilt und oh ja, Gottes Willen. Ja, also, ja. Und ich dachte, das wird ja ein Spaß, zumal es ja einen Thor-Film gab in den 80er Jahren, wo der dann auch diese Flügelchen am Helm hatte und... Ja, das ist wie die Flügel am Helm, an der Kappe von Captain America, ne? Ja. Das sind so Sachen, die Piratenstiefel und das Kettenhemd und die, ja, das sieht, genau. Das sieht im Comic, ich habe das ja gelesen als Kind, ja. Wo man ja noch so besonders, sage ich mal, noch diesen, das muss cool sein und ja, so gut, weiter. Ja gut, aber Flügel am Helm lasse ich mir nur bei Asterix gefallen. Oder Flash. Ja, gut, okay. Also da ist das selbst cool. Aber selbst da sind die ja auch nur stilisiert. Das, ja, aber nee, also im Comic sind die ja richtig groß. Ja, ja, das weiß ich. Sind die auch an den Stiefeln. Und ich meine, da sind die selbst cool an dem Hermes-Helm von Jay Garrick. Total. Ja. Wenn John Wesley Snipes. Ja, das also, ne, wir sagen ja immer, also das heißt ja immer, ja, das MCU hat von DC, also beziehungsweise Marvel hat von DC geklaut. Letzten Endes haben sie alle von den Griechen geklaut. Also es halt. Ja, und es gab in den 40ern gab schon mal einen Thor-Comic übrigens. Oh, das wusste ich gar nicht. Der nichts mit Marvel, Atlas, Timely, wie die ganzen Vorgänger hießen, zu tun hatte. Okay. Ja, ja, ja. Sachen gibt's. Ja, das, deswegen, also, ja, ich sage ja, Dark Side, ne? Ja. Also, wobei ich habe tatsächlich mal gehört, also optisch ist natürlich Dark, ist natürlich Thanos oder Thanos oder wie man auch immer ihn aussprechen möchte. Thanos ist cool, wollte ich nur kurz sagen. Thanos ist richtig, Thanos ist super cool, aber Darkseid war zuerst. Ja, aber optisch ist er, glaube ich, die Kopie. Aber ich hab mal ein Video gesehen, wo jemand argumentiert hat, dass Thanos von der ganzen Art her eher Desart ist als Darkseid. Ja, ich meine, der Punkt ist, wenn Macher ähnliche Sachen machen, also die Idee sozusagen, dann ist das logisch. Ja. Dann ist das logisch, ja. Und die Kopie ist nicht immer besser. Andersrum, die Kopie ist auch nicht immer schlechter, weil ich persönlich mag Deadpool lieber als Visa, Deathstroke. Ja. Also, ich meine, Deathstroke ist im Comic cool, wegen der Tragik, die sozusagen in seiner Story drin liegt. Ja. Aber ich sage mal zum Beispiel, Shaft zum Beispiel war ein wesentlich coolerer Hawkeye als Hawkeye in Youngblood. Ja gut, okay. Ich meine, okay, solange man nicht auf seine Füße guckt, weil Fragezeit von Rob Liefeld. Rob Liefeld, ja, Frisuren 90er. Frisuren 90er, du kannst gleichzeitig auf den Hintern und auf die Brüste von den Frauen gucken. Genau. Und Füße werden entweder unten am Bildrand abgeschnitten oder sind scheiße gezeichnet. Irgendwelche Taschen irgendwo am Körper, wo das überhaupt keinen Sinn ergibt und die Knarren sehen alle nur wie Rohre aus. Ja. Ja, aber viele davon und große. Aber ganz ehrich, ich habe das drin geliebt. Ne? Ich habe es nie gelesen. Die frühen Image, Youngblood, Bloodstrike. Ich meine, das war ja quasi immer dasselbe. Aber ja gut, egal. Youngblood habe ich halt nur am Rande mitbekommen, obwohl ich es nie gelesen habe. Ich habe damals die Spawn-Serie gelesen. Ganz groß. Ja. Und da wird Youngblood, also als Spawn halt in New York auftaucht, dann wird er ja zuerst für einen von diesen Youngblood-Freaks gehalten. Ja. Das wird hier sogar genannt. Das ist ja ein Universum. Ja. Also da war tatsächlich noch diese Phase, wo sie bei Image tatsächlich dieses mit dem Universum noch beibehalten haben, wo das unterschiedliche Studios waren, ja. Mit Todd McFarlane, Jim Lee, Rob Liefeld. War Infinity. Nee, die frühen Image, das war ja sozusagen doch jeder für sich so ein bisschen. Todd McFarlane hat ja das gemacht, aber sie haben das zumindest so ein bisschen aussehen lassen. Ah, okay. Man sieht zum Beispiel, dass in der erste Folge oder im ersten Heft von Stormwatch zum Beispiel, da wird dann auch nochmal zumindest Youngblood erwähnt. Auch wenn das dann später nicht mehr so ineinander ging, aber egal. Ja, aber auf jeden Fall. Da sind dann auch ganz, ganz viele Lawsuits dann dahinter. Zum Beispiel, dass Angela eigentlich dann Gegenspielerin von Spawn gewesen ist und später bei den Guardians of the Galaxy auftaucht, weil da eine Gerichtsverhandlung gewonnen worden ist und diese Figur jetzt Marvel gehört. Was die Figur Marvel gehört, ja. Ja. Oder Malibu. die ganzen, dieses ja, Prime Universe von Malibu. Ja. Ja, wo sich bis heute die Legende hält, dass die so geniale Inker und Koloristen hatten, das Image, dass Marvel das ganze Studio gekauft hat. Naja, und die brauchten ja gute Inker, die hatten ja die Man in Black. Ja. Okay, komm, ist gut. Okay, ja. Wegen Hölzchen und Stöckchen. Mhm. Man in Black, ja, ein super gefloppter Comic, der durch die Verfilmung zum Mega-Hit geworden ist. Ja. Und dann wieder gefloppt ist und dann wieder, und dann wieder noch schlecht. Also ja, aber der Comic, ja, also kein Mensch hat es interessiert. Nee. Und dann als Film komplett durchgestartet. Ja. Der hat das dermaßen überlagert, dass es viele, die wissen gar nicht, dass das ein Comic ist. Nee. Also das ist der Witz, dass du in den 90ern, wenn es immer heißt, ja, dann kam die Riesenwelle mit den Comic-Verfilmungen, dass du jede Menge Comic-Verfilmungen hast, von denen die Leute nicht wissen, dass das eine Comic-Verfilmung ist. Blade zum Beispiel. Also Blade wussten die wenigen, dass das Blade eigentlich ins MCU gehört. Oder Time Cop. Time Cop ist ein Comic. Ja. Das ist eine Comic-Verfilmung. Judge Dredd ist ein Comic. Oh. Ne? Also, Judge Dredd. Oh. Also da, jetzt hast du den erwähnt, jetzt haben gerade die Hälfte hat jetzt aus Hass gerade abgeschaltet. Ich mag den. Als den Film selbst. Also nicht im direkten Vergleich. Als Comic-Verfilmung von den Judge Dredd Comics ist er nicht gut. Okay. Er ist als Stallone-Action-Film, Stallone-Action-Science-Fiction-Film, den sich der Christian, der zu dem Zeitpunkt die Judge Dredd Comics nicht kannte, im Kino angeguckt hat. Wer kannte die schon? Und der zu dem Zeitpunkt aber ein Riesenfan einfach von Stallone war, der fand den einfach ziemlich cool. Ja. Und irgendwie sowas bleibt so durch die rosarote Brille bleibt hängen. Nur ganz schnell, Dredd, Carl Urban. Ist Dredd. Ja, wenn ihr was gucken wollt, guckt Dredd. Also von daher ist das schon. Aber die aber Dredd, Carl Urban ist mir sowieso ein Rätsel. Der Typ ist der wahre Judge Dredd. Der ist auch The Real McCoy. Ja. Also das ist teilweise, man könnte fast sagen, das ist eine Art Method Acting, als ob Christian Bale das gerade macht. Ne? Ja, irgendwie krass. Ne? Also der rutscht, der ist so dermaßen in seine Rolle reingerutscht, dass du ihn in Tor 3 ist das, gar nicht erkannt hast. Nee. Und dann ich sag im Kino, ey, guck mal, das ist Carl Urban, du hast ja nicht mehr alle. Ja, doch, guck doch. Und dann in Riddick auch nicht. Nee, ich habe letztens noch mal Riddick geguckt. Ich weiß nicht, warum. Lange her. Manchmal passiert sowas. Ich finde irgendwas. Bist du bei einem Film eingeschlafen und Amazon Prime hat weitergeschaltet? Ich glaube schon. Auf jeden Fall, da ist Carl Urban drin. Voll vergesst, dass Carl Urban in dem Film drin ist. Okay. Also ich glaube, wenn Carl Urban den Joker spielt, dann kann er das auch, glaube ich. Ja, aber macht nee, das, das Joker-Fass möchte ich jetzt beim diesem Mal noch nicht ausmachen, ja? Weil wir aber müssen ein bisschen auf die Uhr gucken. Genau, wir müssen ziemlich auf die Uhr gucken. Ja, weil wir haben jetzt, also die Überlegung ist, das Ganze immer so ungefähr eine halbe Stunde zu machen. Um und bei. Was? Um und bei? Ja, wenn es 32 sind. Ja, Gott. Also, ne, ungefähr. Plus Abspann. Ja, der Abspann ist natürlich, also da werden ja so viele Namen genannt, also deiner und meiner. Und wenn wir ein Post-Credit-Scene haben, sagen wir das. Ja. Wir haben keine Post-Credit-Scene. Diesmal nicht. Auch beim nächsten Mal nicht. Nee. Und wenn, dann sagen wir das vorher. Direkt am Anfang. Na gut, aber in Anbetracht der Uhrzeit, der Laufzeit, hast du noch irgendetwas zu sagen zur... Ich hoffe mal, es hat den Leuten gefallen. Ich auch. Ja, den sollen sie uns das wissen lassen. Ne? Genau, lasst es uns wissen. Kommentiert, wo auch immer ihr das kommentieren könnt. Ja. Ich weiß auch gar nicht, wo wir das posten. Aber möglichst breit. Möglichst breit. Damit alle das mitkriegen. Ja. Ich bin, also... Das ist das Allerwichtigste. Es geht um Spaß. Ne? Es geht nur um Spaß. Also wenn er jetzt zum Beispiel, ich weiß... Er mag halt Babylon 5. Und es mag auch Leute geben, die Babylon 5 mögen. Ich kann es nicht verstehen, aber... ist die Mehrheit der Menschen. Es ist halt immer nur ein Spaß. Es ist halt immer nur eine Spaßsache. Ich werde wahrscheinlich auch einige Leute mit meinem... Ja, mit meiner Voyager-Abneigung... Aber wir machen nur Spaß. Wir machen Spaß miteinander. Wir wollen euch ein bisschen Spaß machen. Genau. Also es ist nie böse gemeint. Und hey, wenn ihr was mögt, was ich nicht mag... Herzlichen Glückwunsch, also klar. Genau, weil wenn wir was hassen würden, würden wir gar nicht drüber reden. Wenn ich es wirklich hassen würde. Ja. Also es gibt Sachen, die liebe ich, sie zu hassen. Ja. Ja, aber... Aber wir haben uns so viele Sachen angeguckt, einfach weil wir drauf stehen, auf die Genres, auf die Charaktere und so weiter, würden wir die Sachen, selbst wenn wir die kritisieren, selbst wenn wir die richtig irgendwie kritisieren, wo wir sagen, das war jetzt so gar nichts, aber es ist immer noch kein Hass, weil dann hätten wir es gar nicht geguckt, weil für Hass haben wir keine Zeit. Wer zum Beispiel der, also Filme, die ich jetzt zum Beispiel nicht so toll finde, so ganz zum Schluss noch reingequetscht. Nicht? Ja, echt. Willst du das noch machen? Nee, doch nicht. Ja, komm, also ich habe jetzt nur einen, den ich persönlich im Kino, wo ich dann rausgegangen bin und mir gesagt habe, nee, das war nix. Birds of Prey. Ja. Aber ich hasse diesen Film nicht. Ich kann mir den auch nochmal angucken und aber. Nein. Wir hassen den Film nicht. Wir waren ein bisschen sehr enttäuscht. Ich glaube, so ziemlich jeder ist ziemlich sehr enttäuscht. Ich glaube, die einzigen, die nicht enttäuscht waren, waren die so... Margot Robbie. Ich meine, das ist ein guter Grund, ne? Ich meine, das reicht völlig aus, wenn jetzt einer sagt, ich bin wegen der hingegangen und die war cool in dem Film. Ja. Also selbst ein Film, den ich nicht mag, hat seine Szenen, die ich witzig finde. Ich mochte auch Ewan McGregor in dem Film, aber ich wollte das jetzt gar nicht zum Review davon machen. Nee, wollen wir auch nicht, aber zum Beispiel die Neuauflage von Fantastic Four ist die erste halbe Stunde ein guter Film. Es ist so schade, bis zum Zeitsprung. Der Film macht eigentlich jetzt nicht megamäßig Spaß, aber macht so moderat Spaß. Nur man hat so ein bisschen Spaß zu gucken. Ja. Und dann sagen die ein Jahr später und ab der Sekunde fällt der Film komplett auseinander. Fällt er komplett auseinander und deswegen, ich habe das Ding einmal geguckt, ich gucke es nicht wieder. Ja. Kein Hate, weil rein von der Besetzung her gut gemacht und so weiter. Ja, so läuft das nun mal. Ja. Aber deswegen reden wir nächstes Mal auch nicht über diesen Film und wir reden nicht über Fantastic Four. Nein. Wir überlegen uns mal, worüber wir das nächste Mal reden. Wollen wir sonst bei eingeschaltetem Mikro müsste ich überreden. Worüber reden wir das nächste Mal? Ich weiß nicht, worüber wir das nächste Mal reden. Es gibt so viele schöne Sachen, über die man reden kann. Ja. Wir denken uns was aus. Wir denken uns immer was aus. Ihr werdet es mitkriegen. Ja. Ungefähr was. Aber dafür müsst ihr einschalten. Beim nächsten Mal. Eine Woche nach diesem hier, ne? Oder so? Im Wochenrhythmus. Ja, genau. Ja, dann alles Gute. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Bis dann. Ciao. Geekplätzchen.